God. Hallelujah. We are welcome in Jesus' name. Amen. We will continue with our message, which is revelation, please. Amen. Amen. Revelation. Praise the Lord. Hallelujah. Wir machen heute weiter mit unserer Botschaft über Offenbarung. Revelation. Offenbarung. Our message is still on revelation. What kind of revelation? In unserer Botschaft geht es um die Offenbarung von Christus. Amen. What Christ Jesus called revelation. Das, was Christus Jesus Offenbarung nennt. And not what religion called revelation. Und nicht das, was Religion Offenbarung nennt. Are you getting it? Not what men call revelation. Nicht das, was der Mensch Offenbarung nennt. But what Christ Jesus called revelation. Sondern was Christus Jesus Offenbarung nennt. That is also, it is also what heaven called revelation. Und das ist auch das, was der Himmelreich Offenbarung nennt. Amen. Christ's revelation is the only true revelation. Die Offenbarung von Christus ist die einzig wahre Offenbarung. Amen. All others are still based on lies. Alle anderen Offenbarungen basieren auf Lügen. Any revelation without the power of the Holy Spirit is based on lies. Jede Offenbarung ohne die Kraft des Heiligen Geistes basiert auf Lügen. It's not coming from Christ, it's coming from Satan. Und wenn sie nicht von Christus kommt, dann kommt sie vom Satan. Amen. Christ's revelation is the truth. Die Offenbarung von Christus ist die Wahrheit. Amen. His truth is his revelation. Seine Wahrheit ist die Offenbarung. Are you getting it? He revealed everything himself and everything to us through the truth. Er offenbart alles und sich selbst durch die Wahrheit. He revealed himself to us through himself. Er offenbart sich selbst zu uns durch sich selbst. He revealed himself to us by himself. Er offenbart sich selbst zu uns durch sich selbst. Amen. Once we are talking about Christ's revelation, we are talking about the truth. Sobald wir über die Offenbarung von Christus sprechen, sprechen wir über die Wahrheit. Are you getting it? If somebody is telling you about revelation, remember the truth, what Christ called the truth. Wenn jemand dir von Offenbarung erzählt, dann erinnere dich an die Wahrheit, das, was Christus die Wahrheit nennt. You judge it by the truth. Du beurteilst es anhand der Wahrheit. Are you getting it? If it is not based on what Christ called the truth, is that revelation is coming from Satan. Wenn es nicht auf dem basiert, was Christus die Wahrheit nennt, dann kommt diese Offenbarung vom Satan und nicht von Christus. Are you getting it? We don't receive revelation because they are revelations. Empfange Offenbarung nicht nur, weil sie Offenbarung genannt wird. And that you will receive revelation does not mean salvation. Und dass du eine Offenbarung empfängst, bedeutet nicht die Errettung. Praise the Lord. Amen. There is no revelation outside what Christ called the truth. Es gibt keine Offenbarung außerhalb dessen, was Christus die Wahrheit nennt. I hope you get it. Amen. The truth is what he revealed to us. Die Wahrheit ist das, was er uns offenbart. And the truth is himself. Und die Wahrheit ist er selbst. Remember John 14:6. Erinnert euch an Johannes 14:6. Are you getting it? I am the way, the truth and the life. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. That's why he said the Holy Spirit will reveal him to us. Und deshalb hat er gesagt, dass der Heilige Geist ihn uns offenbaren wird. The Holy Spirit will reveal Jesus Christ to us. Der Heilige Geist wird uns Christus Jesus offenbaren. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. No worry, religion called revelation today. Es ist nicht das, was die Religion heute Offenbarung nennt. You know what people call revelation. You know, people, somebody telling you the money you have in your account, the food you ate yesterday. They have their, what do you call it? There's a name they normally call it in their church, in all those religious churches. Amen. Sie haben ihre eigene Art von Offenbarung, dass sie dir zum Beispiel sagen können, was du gestern gegessen hast oder wie viel auf deinem Bankkonto steht. Das ist ihre Art von Offenbarung, ihre Vision, die sie als Offenbarung definieren. Are you getting your mother, the name of your mother, the name of your father, where they have traveled to, what they have tell you about. He said the Holy Spirit will reveal Christ to us. And not reveal things or people to us. Und sie prahlen damit, dass sie wissen, woher deine Mutter kommt oder dein Vater kommt, woher deine Ureltern kommen und nennen das Offenbarung. Aber der Heilige Geist hat gesagt, dass er Christus offenbaren wird. Das ist die wahrhaftige Offenbarung. If somebody come to you and tell you, I know what, I can tell you what you ate yesterday, what you ate there before yesterday, what you ate, just tell him to get out. Wenn irgendjemand zu dir hinkommt und dir sagt, hey, ich kann dir erzählen, was du gestern gegessen hast und was du vorgestern gegessen hast, dann wenn du so einer Person begegnest, dann sag ihr, dass sie sofort abhauen soll. Especially if he calls himself a pastor or a prophet or whatever. Ganz besonders, wenn diese Person meint, ein Pastor zu sein oder sich als Pastor oder Prophet oder sonst was vorstellt. The Holy Spirit is not after people, but after Christ. In dem Heiligen Geist geht es nicht um Menschen, es geht um Christus. Amen. In John 16, he said, he will reveal me to you. He will reveal Christ Jesus to us. In Johannes 16 steht, dass er Christus Jesus uns offenbaren wird. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, revelation is Christ revealing himself to us. Offenbarung bedeutet, dass Christus sich selbst uns offenbaren wird. Amen. Mm-hmm. You know, somebody, one of the children asked what is revelation the other time. Amen. Wir haben eine Frage bekommen, was Offenbarung ist, letzte Woche. Revelation is Christ helping us to know him. Offenbarung bedeutet, dass Christus uns hilft, ihn zu kennen. To know Christ Jesus. Dass wir Christus Jesus kennen. To know who he is. Dass wir erkennen, wer er ist. To know the kingdom of heaven. Dass wir das Königreich Gottes kennen. And to know how to live there. Und dass wir wissen, wie wir darin leben. Are you getting it? To know how to live the kingdom of heaven's life here on earth. Zu wissen, wie wir das Leben des Königreichs Gottes hier auf Erden leben. Are you getting it, please? Amen. To know who Christ Jesus really is. Zu wissen, wer Christus Jesus wahrhaftig ist. Are you getting it? Amen. Mm-hmm. Who he truly is. Wer er wirklich ist. And not what man and religion call him. Und nicht das, was der Mensch oder Religion aus ihm gemacht hat. Are you getting it? What they called him. Das, wie sie ihn nennen. Are you getting it? No, they want to tell you they know Jesus Christ. Denn sie wollen dir erzählen, dass sie Jesus Christus kennen. As you remember, they call him carpenter. They thought they knew him. They said his mother was Mary. They thought they knew him. Und sie haben ihn Zimmermann genannt. Sie haben gesagt, seine Mutter heißt Maria. Und sie dachten, dass sie ihn kennen würden. Are you getting it? That's how they will, you know, want to help you to know him. Und das ist die Art und Weise, wie sie dir helfen wollen, ihn zu kennen. Praise the Lord. Mm. It's only Christ Jesus that can reveal himself to us. Aber nur Christus allein kann sich dir offenbaren. Are you getting it? And that's why when he left in John 16, when he was about to leave and was preparing us, he said he's not going. I'm going. He said, but I'm not going to leave you without me, without my spirit, without my Holy Spirit. When I go, my Holy Spirit will come and continue to be in you and with you. Und in Johannes 16 hat Jesus gesagt, dass er gehen wird. Und wenn er gehen wird, wird er den Heiligen Geist senden, der zu euch kommt und bei euch bleiben wird. Are you getting it, please? Praise the Lord. And the Holy Spirit will reveal me to you. Und der Heilige Geist wird euch alles offenbaren über mich. Let's go there. John 16, please. Let's go Johannes there. 16. John 16. Praise the Lord. Amen. Amen. John 16. Johannes 16. Especially from verse 7 here. Wir lesen Johannes 16 ab Vers 7. He said, nevertheless, I tell you the truth. Or let's read from verse 6. Wir lesen ab Vers 6. But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. Then verse 5. Let's read from verse 5 now. Wir fangen ab Vers 5 an. He said, but now I go my way to him that sent me. He was preparing to go. Jesus hat sich hier vorbereitet zu gehen. And none of you asked me, whither goest thou? But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart. They were all sad. Sie waren traurig. And he was saying to them, I'm about to go. Dass Jesus zu den Jüngern gesagt hat, dass er geht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Who will not be sad? Wer wäre nicht traurig? Amen. Yeah. Verse 7. Vers 7. Nevertheless, I tell you the truth. It is expended for you that I go away. For if I go not away, the comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Because he does not want us to be alone. Denn er möchte nicht, dass wir alleine sind. Deswegen hat er den Heiligen Geist gesendet. Because you know that we can never know him without the power of the Holy Spirit. Denn er weiß, dass wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes ihn nicht vollkommen kennen können. Amen. He knows we can never remain here without the power of the Holy Spirit. Er weiß, dass wir nicht völlig in ihm bleiben können ohne die Kraft des Heiligen Geistes. He knows that once he leaves without the power of the Holy Spirit, no one will remember him anymore. Er weiß, dass wir ohne die Kraft des Heiligen Geistes uns nicht mehr an ihn erinnern würden, wenn er weg ist. Are you getting it? Praise the Lord. Verse 8. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Of sin, because they believe not on me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the prince of this world is judged. Verse 12. Amen. I have yet many things to say unto you, said Jesus. Amen. Mm. But you cannot bear them now. You need a helper. Er hat noch vieles hätte ich zu euch sagen können, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen, weil ihr einen Helfer braucht. Amen. Verse 13. Vers 13. It's a habit when he, the Spirit of truth, is come. He will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear. Amen. Mm-hmm. What he shall hear. Was er hören wird. Hmm. That's why we must be careful of what we speak. Und deshalb müssen wir auch darauf achten, was wir hören und was wir sagen. Anything that comes out from our mouth. All das, was aus unserem Mund rauskommt. Demon hear it and the Holy Spirit hears it. Der Heilige Geist hört es, aber die Dämonen hören es auch. Are you getting it? It's like something smelling. You can see fly. They'll be blowing up, flying around. Mm. Are you getting it? Mm. Yeah, once you speak, our words are order. They have order. Mm. Sobald wir sprechen, sondern wir auch gleichzeitig einen Geruch aus. Und es liegt an dir. Nee, sondern wir einfach einen Geruch aus. Are you getting it, please? And that's why we should be careful of what we speak. Deswegen sollten wir darauf achten, was wir sagen. But whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine and shall show it unto you. He shall receive things of me, of Christ Jesus. The job of the Holy Spirit. Das ist der Job des Heiligen Geistes. Are you getting it? I'm not telling people their life stories. Und nicht die Lebensgeschichte von anderen Menschen anderen Leuten kundzutun. Are you getting it? To deceive them. Um andere Leute zu verwirren. To tell them you have power. Um den Leuten zu erzählen, dass sie Macht haben. Yeah, you have power, but it's not the power of Christ. Ja, vielleicht hast du Macht, aber es ist nicht die Kraft von Christus. The power you have is the power of Satan. Die Kraft, die du hast, ist die Kraft vom Satan. Satan notices also. Denn der Satan weiß auch Dinge. And he can reveal things to you. Und er kann dir auch Sachen offenbaren. You know, demons, you know, Jesus, I know, Paul, I know, who are you? Dämonen können auch Sachen offenbaren, so wie wir es in einer Apostelgeschichte lesen. Are you getting it? Demons, once they see Jesus, they knew that immediately they just know that this is Christ. Wenn ein Dämon dem Geist von Christus bewusst ist, dann wird er es auch erkennen und wissen, dass es Christus. That is why that to know things does not mean it's coming from the Holy Spirit. Deswegen nur weil eine Person Dinge weiß, heißt es nicht, dass diese Dinge auch vom Heiligen Geist stammen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Years ago. Vor Jahren. Hmm. And you know, I was not attending any church when I was so young. Als ich noch sehr jung war, bin ich zu keiner Gemeinde gegangen. My thought was always, how does God operate? I was always thinking of it. Aber ich habe mich immer gefragt, wie der Herr überhaupt handelt. How Satan do things? We heard it in Nigeria so much. How witch doctors do things. Then I always say, how does the other side, because I already know then that there are two sides, not one side. Denn in Nigeria hat man schon davon gehört, wie quasi die Seite vom Satan operiert, was die Leute machen, die zum Beispiel mit Satan kooperieren und Sachen aus der dämonischen Seite machen. Und ich habe mich immer gefragt, wie der Herr die Dinge macht. Denn mir war schon klar, dass es zwei Seiten gibt, dass es das Licht und die Dunkelheit gibt. You know, when things happen, people go to a witch doctor then. Und wenn Sachen passieren, wenn Dinge vorfallen, sind die Leute damals immer zu einem Satanisten gegangen. And those things, they truly solve it. Und die haben tatsächlich auch eine Lösung. Which is not just a native doctor, which is what you witch doctor, they solve it. Und sie haben eine Lösung gebracht zu dem Problem. The church, where they have problem, they are not solved in the church. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich diese Gemeinden angeguckt haben und die Probleme, die sie hatten, wurden die Probleme nie gelöst. And a lot of them, they now go to looking for witch doctors that will now solve it. Und auf der anderen Seite sind dann die Leute auch zu diesen Satanisten gegangen, um die Probleme lösen zu können. I hope somebody is getting it. Mm-hmm. Amen. Then I started asking, because then I follow people. I have friends there's problem with us. We just know that all pastors are all liars. Mm-hmm. Don't go to this pastor. They will enjoy it your money for nothing. Go to witch doctors. Once you go get there, they will do the job. Though they will tell you what to do, but do it and everything will be okay. That problem will be solved. That is what we knew then. Then I was always asking, how does God do his things? Is there no real something that once you just know that this is the kingdom of heaven? It's Christ Jesus. There is no witch doctor, because the churches, until pastors go to the to witch doctor, they cannot have power. They can do nothing. Und wir sind mit dem Gedanken quasi aufgewachsen, dass wir wussten, wenn wir Probleme haben oder wenn wir irgendwie eine Lösung brauchen, dass wir erst gar nicht zu Gemeinden hingehen müssen oder gar nicht zu Pastoren hingehen müssen, weil die Probleme dort sowieso nicht gelöst werden können, und dass wir einfach direkt zu einem Satanisten oder Schamanen gehen sollen, weil dort die Probleme wenigstens gelöst werden. Aber ich habe mich immer gefragt, wie macht der Herr die Sachen? Wie operiert Gott? Es muss doch eine andere Seite geben und es muss doch eine andere Möglichkeit geben, wie Gott operiert, wie Gott Dinge handhabt. Und ich habe mich immer gefragt, wie er die Dinge tut. Amen. To the extent, a sister of mine then was having a problem. Her mother was so ill, so sick that she was going to a deeper life, and she had been long there. And after fasting, praying, it did not work. Nothing is working. Und eine Verwandte von mir war damals sehr krank, und sie waren auch Teil einer Gemeinde, dort einer religiösen Gemeinde, und sie haben immer gefastet und gebetet, aber es hat nichts gebracht. And they now introduce one witch doctor that is in Benin to her, that once she take her mother there, her mother will be fine. She said, but I'm a Christian. How can I do that? But when she saw that her mother was almost at the point of death, she ran there. Und ihr wurde dann ein Schamane dann vorgestellt, und ihr wurde gesagt, ja, geh doch zu der Person hin, dann kriegst du die Lösung. Aber sie hat in sich quasi damit gerungen, weil sie gesagt hat, ich bin noch eine Christin, ich gehe doch zur Gemeinde, ich kann das nicht machen. Aber spätestens an dem Punkt, wo ihre Mutter dann dem Tod nahe stand, hat sie sich dann dafür entschieden, letztendlich diesen Mann zu besuchen. Amen. But the mother still died. And I now ask her, did you go to that man that they introduced you? She said, yes, she was there. I said, you went? I said, upon your church this day, because she was going to church very well. I said, so you went there? She said, yes. She said, because I wanted her to be here. But upon all, she still died. He said, because that place is so full that to even see the man is difficult. The witch doctor. He said, it's so full, it's like market. To even see the man is almost impossible, because that place, people with different problems are there. Und letztendlich ist die Mutter dann trotzdem gestorben. Und ich habe sie nochmal gefragt, hey, warst du nochmal zu diesem bei dem Typen? Und dann meinte sie, dass sie dort war. Und ich war schockiert, dass sie da war und habe sie gefragt, aber du bist doch Christin, du hast gesagt, du gehst da nicht hin. Aber sie meinte, ja, ich bin hingegangen, weil ich unbedingt wollte, dass meine Mutter geheilt wird. Aber es war so schwierig, diesen Mann überhaupt zu erreichen. Die Zugänglichkeit war so schwierig, weil der Mann so beliebt war und so viel Nachfrage da war, dass man ihn überhaupt gar nicht wirklich erreichen konnte. Und letztendlich ist die Mutter dann trotzdem gestorben. And that is why I thank the Lord for his truth today. Und deswegen bin ich dankbar für die Wahrheit heute von Christus. And I know how he operates. That's Christ Denn Jesus. ich weiß, wie er heute handhabt, wie er heute handelt, und zwar durch Christus And I Jesus. know that the kingdom of heaven exists. Und ich weiß, dass das Königreich des Himmels That existiert. people don't know it does not mean it does not exist. Und dass die Leute nicht bewusst sind, dass es existiert. That churches, yeah, they are not after it. They don't know it. They don't understand it does not mean. The kingdom of heaven does not exist. Nur weil Leute nicht hinter dem Königreich Gottes her sind, heißt es nicht, dass es nicht existiert. Amen. Praise the Lord. In Colossians 1, the Bible says we have been translated into the kingdom of Jesus Christ. In Kolosser 1 steht, dass wir hineinversetzt wurden in das Königreich von Christus Jesus. Amen. It means we are here now, but not of here. Bedeutet, wir sind hier auf Erden, aber nicht von Erden. I hope you know where it is. Colossians 1. Quickly go there, please. Wir lesen Kolosser 1. Praise the Lord. From verse 12 to 14. Kolosser 1 ab Vers 12. It said, giving thanks unto the Father. Which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saint in light. The saint in light. Praise the Lord. And not the saint in darkness. Die Heiligen im Licht und nicht die Heiligen in der Dunkelheit. Amen. No religion, they have their saint. Denn die Religion hat ihre eigenen Heiligen. Are you getting it? They call them, they will call some martyr. Is it martyr there? What do they call them? How do they pronounce it? Yeah? No, when do all this, okay, in Palestine, all this Muslim, when they die, they what did they say? They call them martyr. Are you getting it? Mm-hmm. That's the what they mean is saint. Mm-hmm. That saint, we are here. It calls us as inheritance of the saint in light. Are you getting it? Not the saint in darkness. Und er nennt uns hier die Heiligen im Licht und nicht die Heiligen in Finsternis. Denn die heutigen Heiligen von der Religion sind die heutigen Märtyrer, die sich für ihren Glauben umbringen lassen. Satan have his own saint in darkness. Und der Satan hat seine eigenen Heiligen in der Finsternis. And that's why when they call them saint, don't be surprised. Und wenn sie diese Menschen Heilige nennen, dann wundere dich nicht. The question is, who sent them? Denn es geht darum, wessen Heiligen sind sie? Are you getting it? Are they of light or of darkness? Sind sie die Heiligen des Lichts oder die Heiligen der Dunkelheit? Praise the Lord. Verse 13. He said, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Praise the Lord. Hallelujah. In whom we have redemption through his blood. Christ's blood. Das Blut von Christus. Even the forgiveness of sins. Sins, plural. Die Vergebung der Sünden. Not forgiveness of sin, but sins. Und nicht einer Sünde, sondern der Sünden. Der Are you getting it? not the singular sin, but the plural sin. Nicht die einzahlige Sünde, sondern die Mehrzahlsünde. We have been forgiven this plural sin, but not the singular sin. Die mehrzähligen Sünden sind uns vergeben, aber nicht die Einzahlsünde, die einzige Sünde. And that's why the first John, he said there is a sin that does not lead to death. There are sin that lead to death, and there is the one that does not lead to death. Deswegen lesen wir in 1. Johannes, dass es Sünden gibt, die zum Tod führen, und es gibt Sünden, die nicht zum Tod führen. Are you getting it? Praise the Lord. Singular sin, that is in John 16, we read it. He said, through the Holy Spirit, you know this singular sin. Without the power of the Holy Spirit, you can never know this singular sin. Die Sünde in der Einzahl, die lesen wir in Johannes 16, dass wir, dass sie Christus nicht kennen. Und für diese eine Sünde gibt es keine Vergebung, sondern es ist eine Entscheidung. I hope you know the singular sin, that you do not believe on Christ Jesus. Dass man Christus nicht an Christus glaubt. Are you getting it? But here it says sins, which is what man and religion call sin. Aber what people call sin, are you getting it? Aber hier lesen wir von Sünden and so on. In der Mehrzahl. Das ist das, was die Menschen Sünde nennen, dass man stiehlt oder dass man lügt. All diese ganzen Sünden, all das, was die Religion die Sünde nennt. And that's why Jesus Christ on that day is not going to ask you how many times you lied, or how many times you fornicate, how many times. No, it's not going to ask you because those sins have been paid for. But he's going to ask you about this singular sin. Deswegen wird der Herr dich nicht nach diesen Sünden in der Mehrzahl fragen. Er wird dich nicht fragen, wie oft du gelogen hast oder gestohlen hast, sondern er wird dich nach dieser einen Sünde fragen, zwar was du mit Christus getan hast, ob du ihm geglaubt hast oder nicht. Amen. He's going to ask you, do you believe on me? Er wird dich fragen, ob du wahrhaftig an ihn glaubst. If you believe on me, why did you not submit to me? Und er wird dich fragen, wenn du wirklich an mich glaubst, warum hast du dich nicht mir untergeordnet? Are you getting it? If you believe on me, why did you not obey me? Warum hast du mir nicht gehorcht? Warum hast du mir nicht gefolgt? Why did you not obey the truth? Warum hast du nicht der Wahrheit gehorcht? How to obey the truth is by knowing the truth and acting on the truth. Denn wie wir der Wahrheit folgen und ihr gehorchen ist, indem wir die Wahrheit glauben und die Wahrheit nach der Wahrheit handeln. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, he said, we have been translated into the kingdom of Christ Jesus. Und wir lesen, er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes von Christus. And that's why we should be more of the kingdom of Christ Jesus than any natural nationality. Und deswegen sollten wir mehr aus dem Königreich vom Christus stammen als von irgendeiner Nationalität. Amen. As a Nigerian, as a German, no, don't be proud of it. Be proud of being a citizen of the kingdom of heaven. Sei stolz, dass du ein Bürger des Königreich Gottes bist und identifizier dich damit lieber, als dass du dich als Deutsche oder als Nigerianer oder als Franzose identifizierst. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Citizens of the kingdom of heaven. That's who we are. Wir sind Bürger des Königreichs des Himmels. And we should be proud of it all the time. Und wir sollten ständig stolz darauf sein. And that's why when anything is happening, you just see yourself. You know, we were in Nigeria. You know, when things they are doing things, you just see them different from you. Everything, you just know you are different. That is how in the kingdom of heaven, the kingdom of citizens of heaven and the citizens of this world. Once you just see them, we should learn to see our identity as heavenly family than any family here, heavenly citizen as any citizen here. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. In Nigeria now, for example, if you ask them, which of the kingdom of heaven, a citizen of the kingdom of heaven, or German citizen, which of the two will you prefer? You will never see anyone that will accept that of the kingdom of heaven. They will say American citizen is better. I want to go there. Even Jamaica. Praise the Lord. Halleluja. Und weil wir Bürger des Königreich Gottes sind, ist es wichtig, dass wir unserer Identität als Bürger im Königreich Gottes bewusst sind und dass wir uns mehr damit identifizieren als mit den Prinzipien dieser Welt, dass wir uns unserer Identität als Bürger vom Königreich Gottes bewusst sind und somit auch uns differenzieren in der Art und Weise, wie wir die Leute aus dieser Welt sehen. Denn es muss einen Unterschied geben zwischen den Prinzipien vom Königreich Gottes, wenn uns beispielsweise Dinge widerfahren, und wie wir damit handeln oder wie Leute dieser Welt mit Situationen widerfahren. Es muss einen Unterschied geben, genauso wie es einen Unterschied gab zwischen uns und den Menschen in Nigeria, als wir dort waren. Man hat es direkt gesehen und wir haben auch anders agiert. Und genauso sollte dir bewusst sein, dass du auch anders handeln musst, wenn du vom Königreich Gottes kommst. You know, our church in Nigeria, people might even be coming there because we are in Europe. Then for them, it's not about the citizen of heaven, but a citizen, a German citizen. You can see, you know, it's like Lot. You know, Lot, Abraham said, you choose. You know, we should be heavenly minded. Und es kann vielleicht auch sein, dass einige Leute und einige, einige Menschen, die uns von Nigeria aus in der Gemeinde sind, dass sie vielleicht nicht wahrhaftig nur aus Christus Willen da sind, sondern vielleicht nur Teil der Gemeinde sind, weil wir aus Europa kommen und sozusagen uns sehen als Christ und nicht Christus wahrhaftig sehen. Und es geht darum, eine Entscheidung zu treffen, denn der Herr legt uns diese Entscheidung nahe, dass man sich für Leben oder für Tod entscheidet. Praise the Lord. Choose Christ, please. Und ihr sollt euch bitte alle für Christus entscheiden. And not choose Germany. Und nicht für die deutsche Bürgerschaft. And not choose Germans. Und nicht für die Deutschen. Choose Christ Jesus. Ihr sollt euch für Christus Jesus entscheiden. Allow it to be Christ Jesus alone. Lasst zu, dass es Christus Jesus allein ist. Christ Jesus is greater than German citizen or whatever citizen all over the world. Christus Jesus all of them put together. Als jegliche Bürgerschaft, ob es die deutsche ist oder die amerikanische oder sonst was, Christus ist größer. Praise the Lord. Yeah. Revelation is the Holy Spirit revealing the kingdom of heaven to us. Offenbarung bedeutet, dass der Heilige Geist uns das Königreich Gottes offenbart. Amen. The kingdom of heaven is the kingdom of Christ Jesus. Das Königreich des Himmels ist das Königreich von Christus Jesus. Amen. Through Revelation we know Christ. We know Christ. We know who he is. Durch Offenbarung kennen wir Christus. Wir wissen, wer er ist. And who is he is who we are. Und wer er ist, ist auch gleichzeitig, wer wir sind. Amen. Until you know Christ, you can never know who you are if you are a citizen of the kingdom of heaven. Solange du Christus nicht kennst, wird dir niemals bewusst sein, wer du wahrhaftig bist. Amen. Once you are born again, your spirit is now Christ. Denn wenn du wiedergeboren bist, dann ist dein Geist Christus. Your name is written in heaven. Dein Name ist im Buch des Lebens geschrieben. It's a step forward. Und es ist ein Schritt nach vorne. Are you getting it? But you must, you know, you still need to grow. Aber du musst trotzdem wachsen in Christus. Are you getting it? You still need to grow. Du musst wachsen in Christus. To know who you are. Und du musst bewusst sein, wer du in Christus bist. To know what belongs to you. Du musst bewusst sein, was dir zusteht. Are you getting it? Because to know who you are, it means you must know Christ Jesus. Denn zu wissen, wer man ist, bedeutet auch, dass man Christus kennen muss. Without knowing Christ Jesus, you can never know who you are. Wenn du Christus Jesus nicht kennst, dann kannst du auch nicht wissen, wer du wahrhaftig bist. Because he said, as he is, so are we right now. Denn er sagt, so wie er ist, so sind wir jetzt. Are you getting it? Until we know who Christ is, we can never know who we are. Wenn wir nicht wissen, wer Christus ist, dann können wir niemals wissen, wer wir wahrhaftig sind. Is somebody getting it? Through revelation. Durch Offenbarung. Which is knowing Christ. Was Christus kennen bedeutet. We know who we are. Wissen wir, wer wir sind. Amen. Through revelation, we know things of the kingdom of heaven. Durch Offenbarung erfahren wir Dinge vom Königreich Gottes. Amen. We are of the spirit. Wir sind vom Geist. And not of the flesh. Und nicht vom Fleisch. Amen. Without revelation we can never know who we are because we are of the spirit. Ohne Offenbarung werden wir nie erfahren, wer wir wahrhaftig sind, weil wir vom Geist sind. Things of the flesh, you don't need revelation to know them. Für die Dinge des Fleisches brauchst du keine Offenbarung. Are you getting it? Amen. But things of the spirit, you need revelation to know them. Aber für die Dinge im Geist brauchst du Offenbarung, um sie zu kennen. Praise the Lord. It is like Jesus and Christ. Es ist wie Jesus und Christus. You know, to know Jesus, there is no revelation. You don't need revelation to know Jesus. But you need revelation to know Christ. Um Jesus zu kennen, bedarf es keiner Offenbarung. Jesus kannst du sehen, aber um Christus zu kennen, brauchst du Offenbarung. Amen. Jesus and Christ are two different people. Jesus und Christus sind zwei verschiedene Personen. It's like your body and your spirit. Es ist wie dein Körper und dein Geist. Amen. You know, when you are having problem, for example, you are ill. Your spirit is never ill, but your body can be ill. wenn du beispielsweise krank bist, dann ist dein Geist nicht krank, sondern es ist dein Körper, der krank Are ist. you getting it? Once you are sad, your spirit is never sad. Wenn du beispielsweise That traurig your body bist, can be sad. Dann ist nicht dein Geist traurig, aber dein Körper ist es, der beispielsweise Tränen aussondert. Since you are already saving your spirit is perfect. Da du errettet bist im Geist, ist dein Geist perfekt. Are you getting it? No matter what is happening to your body, your spirit is still perfect. Egal was deinem Körper widerfährt, dein Geist ist immer noch perfekt. It means the real you is still perfect. Das bedeutet, dein wahrhaftiges Ich ist immer noch perfekt. Are you getting it? No matter what is happening to you outside, the real you inside is still perfect. Egal was dir von außen her widerfährt, dein wahrhaftiges Ich, dein inneres Ich, was dein Geist ist, ist noch perfekt. Again, Jesus and Christ are two different people. Jesus und Christus sind zwei verschiedene Personen. And that's why knowing Jesus is information. Deswegen ist Jesus zu kennen nur Information. Are you getting it? But knowing Christ is revelation. Aber Christus zu kennen braucht Offenbarung. You don't need the Holy Spirit to know Jesus. Du brauchst den Heiligen Geist nicht, um Jesus zu kennen. But without the power of the Holy Spirit, you can never know Christ. Aber ohne die Kraft des Heiligen Geistes wirst du niemals Christus kennen können. Is somebody getting it? Let's go to Matthew 13. Wir lesen Matthäus 13. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You remember Jesus? When he was here, he was sweating. He sweat. He was hungry. Als Jesus hier auf Erden war, hat er geschwitzt. Er war hungrig. And that's why no religion today, all these religious people, they can never even get it. Und deswegen ist bereitet das religiösen Menschen Schwierigkeiten. Are you getting it? They say he was tired. How will God be tired? Sie werden sagen, ja, Jesus war doch müde und Jesus war hungrig. Wie kann ein Gott hungrig sein oder müde sein? Matthew 13. Wir lesen Matthäus 13. From verse 53. Matthäus 13, Vers 53. And it came to pass that when Jesus had finished these parables, he departed thence. Verse 54. And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished and said, Whence are this man this wisdom and these mighty words? This was not miracles. There was nothing healing people here. But the words that were coming. Ja, are you getting keine Wunder vollbracht. Er hat nicht Menschen geheilt, aber es sind einfach die Worte, die aus ihm rausgekommen sind. The teaching. Diese Lehre, die er gelehrt hat, die Leute zum Staunen gebracht hat. I hope you understand here. There was nothing like somebody that was sick, healed, that somebody lame walk, but just the words, the teaching, the truth that he was releasing, the revelation that was coming out from him. Es war einzig und allein die Wahrheit, die er ausgesprochen hat, die Offenbarung, die Jesus ausgesprochen hat, was die Leute schon so zum Staunen gebracht hat. Es war nicht, dass er irgendwelche Menschen geheilt hat. He said they were astonished and said, Where had this man this wisdom and these mighty works? Is not this the carpenter's sons? Is not his mother called Mary and his brethren James? And Joseph, and Simon, and Judas, and his sisters, are they not all with us? You can see they know Jesus. They know Jesus, but not Christ. Und wir sehen hier, dass sie Jesus kennen, denn sie sagen, hey, wir kennen doch seine Mutter, seinen Vater, und sie kennen Jesus, aber sie kennen den Christus nicht. Amen. They know the Son of Man, but not the Son of God. Sie kennen den Menschensohn, aber sie kennen den Menschensohn, aber nicht den Sohn Gottes. Amen. He said, they now said, when then had this man all these things? Verse 57. And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. And he did not many mighty works there because of their unbelief. Praise the Lord. Yeah. They knew Jesus. Sie kannten Jesus. But not Christ. Aber sie kannten Christus nicht. Just like you and me today. Amen. Wie du und ich heute. Amen. Especially our natural family. Genau, vor allem wenn es um unsere natürliche Familie geht. Especially the natural friend. Wenn es unsere, um unsere natürliche Freundin geht. Are you getting it? You know, I know her. I know he. That's what they said. Yes, they know the Son of Man, but not the Son of God. Denn sie sagen, ich kenne sie doch, oder ich kenne ihn doch, er ist doch so und so, und sie ist doch so und so, aber sie kennen den Sohn Gottes nicht. All they know about us is information, not revelation. All das, was sie über uns kennen, ist Information, aber nicht Offenbarung. If you go to 1 John, let's go to 1 John 3, please. Praise the Lord. 1 John 3. Wir lesen 1. Johannes 3. From verse 1. 1. Johannes 3, Vers 1. It said, Beloved, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. Manner of love. What kind of love is this? Welch eine Liebe. Mighty love. So eine great große love. Liebe. Great love. Eine wonderful Liebe. Love. Eine wundervolle Liebe. Praise the Lord. Amen. Amen. That we should be called sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when he shall appear, we shall be like him. For we shall see him as he is. Praise the Lord. You know, Jesus used two terms to describe himself. The Son of Man and the Son of God. Jesus hat sich auf zwei Arten beschrieben. Er hat als den Menschensohn vorgestellt und auch den Sohn Gottes. But to know him as the Son of God, it is by revelation. Aber ihn als Sohn Gottes wahrhaftig zu erkennen, bedarf Offenbarung. Amen. I've heard people have asked me questions, especially the Muslim. How can God have a son? Who is the wife of God? Mir wurde schon oft die Frage gestellt, wie kann Gott einen Sohn haben? Denn wer wäre denn dann die Mutter? Also wer ist denn dann die Frau, wenn Gott einen Sohn hat? He said, this is a religious man came to me, said he does not believe, so I was speaking to him. He said he does not believe Jesus Christ is the Son of God. I said, why? He said, because God cannot have a son. Because who is the wife? If you have a son, now you must have a husband. Und ein religiöser Mann kam mal zu mir und sagte, ich kann nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und ich habe ihn gefragt, warum? Und dann hat er gesagt, weil es für mich keinen Sinn macht, dass Gott einen Sohn hat. Weil wenn es einen Sohn gibt, dann muss es auch eine Frau geben, womit dieser Sohn gezeugt wurde. Praise the Lord. Praise the Lord. You know, to know Christ as a son of God, if it is by revelation, how much more to know Christ as God? Wenn es schon die Tatsache, dass du Jesus als Sohn Gottes erkennst, wenn es das schon Offenbarung bedarf, wie viel mehr bedarf es, dass du Jesus als Gott erkennst? Are you getting it? If it is to know him, just to know him as a son of God, it's so difficult. It's impossible. Are you getting it? Without revelation, how much more to know him as the only true God? Jesus als Sohn Gottes allein zu erkennen, bedarf schon als Offenbarung. Und wie viel mehr noch, ihn als wahrhaftigen Gott zu erkennen. Amen. You know, Jesus said they do as. Not knowing the scripture, nor the power of God. Let's go to Matthew 22. Wir lesen Matthäus 22. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. No wonder Jesus said we need the power of the Holy Spirit. Kein Wunder, dass Jesus gesagt hat, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes brauchen. If not, will we ask the same question? Sonst würden wir auch dieselbe Frage stellen. That they ask that, you know, who is the wife of God? Wir würden uns auch fragen, okay, wer ist denn die Frau von Gott? Because if God is the man, then he must have a wife that he married or that gave birth to this son. Denn wenn Gott der Mann ist, dann muss es doch irgendwo auch eine Frau geben, mit dem er diesen Sohn gezeugt hat. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Matthew 22, from verse 23. Matthäus 22, Vers 23. The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and ask him, saying, Master, Moses said, if a mother having no children, his wife shall marry his brother shall marry his wife and raise up seed unto his brother. Verse 25. Now there were with us seven brethren, and the first, when he had married a wife, diseased, and having no issue, left his wife unto his brother. Verse 26. Likewise the second also, and the third unto the seventh, and last of all the woman died also. I hope you understand the story here. Verse 28. Ich hoffe, ihr versteht die Geschichte hier. Therefore, in the resurrection, which wife shall she be of the seven? For they all had her. 29. Jesus answered and said unto them, they do err, not knowing the scripture, nor the power of God. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Can see? I hope you are understanding it. Mm. Then in verse 30 he said, for in Jesus now says, this is coming also from Jesus. He said, for in the resurrection, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven. But as touching the resurrection of the dead, have you not read that which was spoken unto you by God, saying, verse 32, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but the God of the living. Praise the Lord. He's not their God. Exactly, he is not sein Gott. He's not the God of the dead, but the God of the living. Denn ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. You know, Jesus, he said, let the dead bury their dead. Jesus hat gesagt, follow me. Lass die Toten begraben, aber du folge mir nach. I hope somebody is getting it. Verse 33. And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine, his doctrine, his message. Und sie erstaunten über seine Lehre, über seine Wahrheit, die aus ihm rauskam. Praise the Lord. Amen. The ways of men And the ways of God are two different ways. Die Wege von dem Herrn und die Wege vom Menschen sind zwei verschiedene Wege. Are you getting it? Remember, Jesus said he is the resurrection. Erinnert euch daran, dass Jesus gesagt hat, dass er die Auferstehung ist. Amen. He said he is the resurrection. You know, the resurrection. While he was standing before them, they could not even know him. Und als er vor ihnen stand, konnten sie ihn nicht mehr erkennen. They were talking about resurrection. Sie haben ständig über Auferstehung gesprochen. Meanwhile, somebody that is the resurrection was standing before them. Während die Auferstehung vor ihnen stand und sie konnten ihn nicht erkennen. Let's go to John 11. Wir lesen Johannes 11. From verse 18. Johannes 11, ab Vers 18. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 50 furlongs off. Verse 19. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother Lazarus. Remember their brother. Verse 20. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou hast we ask of God, God will give it thee. You know, people say things and never even believe it. Leute sagen Dinge, aber glauben es nicht mal. Amen. Verse 23. Vers 23. Jesus said unto her, Your brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. 26. Howsoever liveth and believe in me shall never die. Believe thou this? I hope somebody is getting it. She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God. Do you see something here? Verse 27. He said, Yes, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God. We should come into the world. This verse 27, this revelation to this woman. It's an Offenbarung für Frau. Through this woman. Are you getting it? The same revelation that Peter saw. That is, are you? I hope you understand it. Offenbarung, die sie hier ausspricht. If you go to Matthew 16:16, Matthew 16:16, put something here. Go to Matthew 16:16. Wir gehen zu Matthäus 16:16 und schauen uns die Offenbarung two together. Von Petrus an, die auch er hatte. Praise the Lord. Hallelujah. And Simon Peter answered and said, Thou art Christ, the Son of the living God. You see there? Matthew 16:16. Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Then in verse 27 of John 11. Und in Johannes 11, in Vers 27. Martha now said, She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God. We should come into the world. The same revelation that Peter, that came through Peter, also through Martha. Und Martha sagt hier in Vers 27, Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Es ist dieselbe Offenbarung, die auch Petrus hatte. Praise the Lord. Again, if you know to know Christ as the Son of God, if it takes revelation. Nochmals, Christus als den Sohn Gottes zu erkennen, erfordert Offenbarung und wie viel mehr ihn als Gott zu erkennen. Amen. If it must take revelation, how much more to know him as God, the only true God. Wie viel mehr ihn als den einzig wahrhaftigen Gott zu erkennen. Praise the Lord. Again, they ask this question. Amen. If God is Jesus Christ's Father, if Jesus is the Son of God, who then is the wife? Nochmal zurück zu der Ausgangsfrage. Wenn Jesus der Sohn Gottes ist, wer ist dann die Frau von Gott? Amen. Praise the Lord. Amen. The Bible said that the natural man cannot know the things of the spirit. Und in der Bibel lesen wir, dass der natürliche Mensch die Dinge des Geistes nicht erkennen kann. Are you getting it? The natural man cannot know the things of the spirit. That's why we ask such questions. Der natürliche Mensch kann die geistlichen Dinge nicht verstehen und deswegen werden solche Fragen auch gestellt. 1. Korinther 2, Vers 14. Quickly go there, please. Wir lesen 1. Korinther 2, Vers 13. Vers 14. Ah, 1. Korinther 2, Vers 14. Thank you. Praise the Lord. Amen. 1. Korinther 2, Vers 14. I love this place. Amen. Ich liebe diesen Vers. He said, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Are you getting it? Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. They cannot get it, Sie the things of the Holy Spirit. Die Dinge vom Heiligen Geist. For they are foolishness unto them. Denn es ist ihm eine Torheit. Neither can he know them. Because they are spiritually discerned. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Remember Nicodemus. Erinnert euch an Nicodemus. A rich, a ruler. Let me say it this way. A ruler of the Jews. Er war, er hatte eine hohe Position bei den Juden. You know, religious people, they are natural people. Und religiöse Menschen sind natürliche Menschen. Are you getting it? Nicodemus will help you to know who religious people are. Und Nicodemus wird dir helfen zu erkennen, wer die religiösen Menschen sind. Amen. Yeah, natural people. Sie sind natürliche Menschen. They know nothing of the spirit of Sie God. Sie wissen nichts vom Geistlichen, vom Geist Gottes. Amen. If we go to John 3, let's quickly go there. John 3. Wir lesen Johannes 3. Praise the Lord. Hallelujah. No matter how religious they are going to be, they can never know the things of the spirit. Egal wie religiös eine Person auch sein mag, sie wird niemals die Dinge des Geistes verstehen können. They might know that of Satan, but not of Christ. Vielleicht wissen sie die geistlichen Sachen von Satan, aber das Geistliche von Christus werden sie nicht erkennen können. Is somebody getting it? Amen. In John 3. John 3 is, John 3 here. This very place exposes religious people. Und diese Kapitel hier, Johannes 3, zeigt genau die religiösen Menschen, wie sie denken, wie sie agieren. He exposed their backyard. Und from verse 1, please. Sie werden komplett offengelegt hier. There was a man of the Pharisees, ab Vers 1, named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man was not just, a little boy or somebody that does not know anything. But he was a ruler. Nicodemus war nicht nur ein gewöhnlicher Mann, sondern er war ein Oberster der Juden, ein Pharisäer, und zwar ein Oberster. Are you getting it? It's like this, all these, priests. They are so-called priests. Das ist genau they are so-called pastors. They are all these, bishop. Are you getting it? Es ist genauso wie bei den Religiösen, wenn sie eine hohe Position haben, wenn sie als Bischof dastehen oder als Priester oder als Kardinal oder auch irgendwelche Pastoren, die sehr viele PhDs, viele Doktortitel haben und sehr hoch angesehen sind. Genauso ist es auch bei Nikodemus. Verse 2, the same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Verse 4, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Will he enter the second time into his mother's womb and be born? The same question they will ask you. Who is God's wife? Und genau dieselbe Frage, die Nikodemus hier in Vers 4 stellt, ist genauso eine Frage wie, wer ist Gott? Es ist die Frau von Gott. Are you getting it? If Jesus is the Son of God, then who is the... If God is the one that truly gave birth to Jesus, then who is the wife of God? Wenn Gott wahrhaftig derjenige ist, der Jesus geboren hat als Sohn, dann wer ist dann die Frau von Gott, beziehungsweise die Mutter von Jesus? Verse 5. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. The wind bloweth whither it listed, and thou hearest the sound thereof, but cannot tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, you are just there. I love you. Amen. Ah, praise the Lord. Hallelujah. All you know is just Christ Jesus. Alles, was du kennst, ist Christus Jesus. Nothing more than that. Nichts anderes als das. And you are so satisfied with it. Und du bist zufrieden damit. And you are so proud of it. Und du bist stolz darauf. No, there is nothing you know. Es gibt nichts, was du They see you as foolish. They see you as nothing. You always forget it. You never notice, but you know Christ. Und diese Welt sieht dich als nichts an, als nichts nutzt, als dass du Sachen vergisst, aber das Einzige, was du siehst, ist Christus. You don't even know what you are going to become in future. Und sie sind vielleicht neugierig darauf, was aus dir wird in der Zukunft. The Lord says you are like the wind. Aber der Herr sagt hier, dass du wie der Wind bist. Amen. Praise the Lord. Verse 9. Vers 9. Nicodemus answered and said unto him, how can this thing be? Jesus answered and said unto him, art thou a master of Israel? And knoweth not these things? Are you? Praise the sometimes Jesus Christ himself is surprised of things. So you are a master. You upon all your position. You don't know this. In Vers 10 sagt Jesus, du bist der Lehrer Israels und verstehst das alles nicht. And that is why, you know, all these bishops and so on. I would be surprised if they know anything of born again. Und genauso ist es mit diesen ganzen Bischöfen und diesen ganzen Kardinalen. Ich wäre sehr überrascht, wenn ihnen das Geistliche von Christus bewusst wäre. If you just bring Pope here now, ask him what born again is. If nothing. Wenn man allein den Papst hierher bitten würde, ihn fragen würde, was Wiedergeburt bedeutet, er würde das nicht beantworten können. Verse 11. Vers 11. Verily, verily, I say unto you, we speak that we do know, and testify that we have seen, and you receive not our witness. Verse 12. If I have told you earthly things, and you believe not, how shall you believe if I tell you of heavenly things? Now, wow. Praise the Lord. He said, if I tell you just this, you know, these earthly things, this baby stuff, and you cannot even get it. How can you even understand? Und er sagte, wenn ich euch von irdischen Dingen Sachen erzähle, die ihr nicht mal versteht, ne, irdischen Dingen, die eigentlich quasi Grundschulniveau sind und dass ihr nicht verstehen könnt, wie viel mehr wird ihr himmlische Sachen verstehen? You cannot believe that Jesus is the Son of God. How can you even believe he is God? Du kannst nicht glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wie willst du dann glauben, dass Jesus Gott ist? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Yeah. Under religion. Any religion, including Christianity. Jede Religion, nur das Christentum mit einbeschlossen. Including Christianity. There is nothing like Christ's revelation. In jeder Religion, und das Christentum mit eingeschlossen, gibt es sowas wie die They never Offenbarung believe it. Von Christus nicht. They don't believe it. Diese Offenbarung nicht glauben. Amen. Because it is foolishness unto them. Weil es ihnen Torheit ist. It does not make sense to them. Es ergibt für sie keinen Sinn. You know, how can you separate from your natural father and your mother and say you belong to Christ? Wie kannst du dich von deiner natürlichen Familie trennen und dann behaupten, dass du zu Christus gehörst? Are you getting it? Praise the Lord. Why can't they believe it? Because they are without the Holy Spirit. Und warum können sie nicht glauben, weil sie ohne den Heiligen Geist sind? Again, John 16. Johannes 16. Amen. Even John 14. Oder auch in Johannes 14 lesen. Amen. Said it is only through the Holy Spirit that we can and will. That we can understand the revelation of Christ Jesus. Nur durch den Heiligen Geist können wir die Offenbarung von Christus verstehen. Amen. It is only through the Holy Spirit. Nur durch den Heiligen Geist. There is the revelation of Christ Jesus. Gibt es die Offenbarung von Christus Jesus. Amen. The Holy Spirit will reveal all things to us. Der Heilige Geist wird uns alles offenbaren. How many examples can we even give? Wie viele Beispiele können wir geben? Remember here also, Luke 20. Quickly go to Luke 20. Wir lesen Lukas 20. Praise the Lord. Halleluja. Quickly go to Luke 20, please. From verse 41. Lukas 20, Vers 41. And he said unto them, How said they that Christ is David's son? And David himself said in the book of Psalm, The Lord said unto my Lord, Sit thou on the right hand, till I make your enemies your footstool. David therefore called him Lord. How is he? Then his son. The same person that is his Lord is his son. Are you getting it? The same person is his Lord and is also his son. Und wir lesen hier, dass dieselbe Person, die er Herr nennt, ist auch gleichzeitig sein Sohn. The flesh versus the spirit. Es ist das Fleisch versus das Ding, der Geist. Amen. Again in John 16 and John 14, Jesus said the Holy Spirit will reveal all things to us. In Johannes 14 und in Johannes 16 lesen wir, dass der Heilige Geist uns alles offenbaren wird. Amen. He said the Holy Spirit will reveal all things to us. Der Heilige Geist wird uns alles offenbaren. You know, I said it is really all things. Und ich habe gesagt, It's really all things. Es ist wirklich alles. And is it really all things? Und ist es tatsächlich Then alles? Then I was asking the Lord this question. Und ich habe den Herrn diese Frage gestellt. Because I would like to know if there will be rain on Saturday. Denn ich würde gerne wissen, ob es am Samstag regnet. Are you getting it? Because we'll be going out. Weil wir am Samstag eventuell rausgehen. Amen. Well, is somebody getting it? All things. He said all things. Also is somebody getting it? Er sagt alle Sachen. Er wird uns alles offenbaren. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The Lord said, yes, it is all things. Der Herr hat gesagt, ja, es sind alle Sachen. It is all he wants us to know. He revealed to us. Es ist alles, was er möchte, dass wir wissen, was er uns offenbaren wird. And not all things we want to know. Und nicht all die Sachen, die wir gerne wissen würden. But what he wants us to know. Sondern das, was er möchte, was wir wissen, is somebody wird er uns offenbaren. Praise the Lord. Amen. If we go to 1 Corinthians 12. Wir lesen 1. Korinther 12. Praise the Lord. 1 Corinthians 12. 1. Korinther 12. Vers 11. 1. Korinther 12, Vers 11. Praise the Lord. He said that all this worketh that one and this and the self same spirit dividing to every man severally as he will. The Holy Spirit revealed things as he will. Dies alles not aber, as you will. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie will. Es geht darum, wie der Heilige Geist will und nicht wie du willst. Because I thought of it that I would like to know the weather. Denn ich habe mir gedacht, okay, ich würde gerne erfahren, wie das Wetter wird am Samstag. He said, if I know, he said. Und er sagte, if I know, how can I even depend on him? Wenn ich wüsste, wie das Wetter wäre, wie soll ich dann weiterhin auf ihn schauen und mich auf ihn verlassen? Are you getting it? He said he wants me to depend on him in everything. Er möchte, dass ich mich in allem auf ihn verlasse. And not do things because of things. Und nicht Dinge tue aufgrund von Gegebenheiten. But do things because of him. Sondern Dinge tue wegen ihm. I hope somebody is getting it. Praise the Lord. He reveals as he will. Ja. And not as we will. Der Heilige Geist offenbart, wie es möchte und nicht so, wie wir es möchten. And that's why no one can manipulate the Holy Spirit. Und deswegen kann auch niemand den Heiligen Geist manipulieren. Oder? Amen. Praise the Lord. You cannot use him for lotto. Du kannst ihn nicht für deinen Lottospiele gewinnen. Are you getting it? You cannot use him for any lottery. Du kannst ihn nicht für deine Lottospiele benutzen. Are you getting it? The Holy Spirit is after what Christ died for. Denn dem Heiligen Geist geht es nur um die Dinge, weswegen Christus gestorben ist. And that's why you cannot pray and say you are going to steal and all things. All things means going to kill somebody and the Lord is with you. Und alles or going to steal from somebody. Ja, und alles bedeutet nicht, dass du jetzt gehen kannst und stehlen kannst von Menschen und den Heiligen Geist sozusagen darum bitten kannst, dass er dein Stehlen segnet. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. That Jesus' revelation is his revelation. It is through his revelation again we know him. Und durch seine Offenbarung kennen wir Christus Jesus. If we know him, we will know who we are. Wenn wir Christus Jesus kennen, dann werden wir wissen, wer wir sind. And it is only through his revelation we know things of the kingdom of heaven. Und nur durch seine Offenbarung wissen wir die Dinge vom Königreich Gottes. I hope you know what the kingdom of heaven, what kingdom is. Und ich hoffe, euch ist klar, was das Königreich bedeutet und was das Königreich des Himmels ist. Amen. A kingdom in a country. Ein Königreich bedeutet ein Land. Amen. So we stop here, please. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.